Paragraph 19. Übung 4. Üben Sie das Passiv nach folgendem Muster. Beim Fernsehhändler. Wir beraten die Kunden. Die Kunden werden beraten. Und nun Sie. Wir holen den Fernseher ab und reparieren ihn. Der Fernseher wird abgeholt und repariert. Wir bringen die Geräte ins Haus. Die Geräte werden ins Haus gebracht. Wir installieren Satellitenschüsseln. Satellitenschüsseln werden installiert. Wir führen die neuesten Apparate vor. Die neuesten Apparate werden vorgeführt. Wir bedienen die Kunden höflich. Die Kunden werden höflich bedient. Wir machen günstige Angebote. Günstige Angebote werden gemacht.